Erster Hesekiel ist am Fluss Kebar. Er sieht den Himmel offen. Zweiter, es ist das fünfte Jahr der Gefangenschaft von König Joachim. Dritter, Gott spricht zu Hesekiel. Hesekiel ist ein Priester bei den Chaldeern. Vierter, ein starker Wind kommt. Ich sehe eine Wolke und Feuer. Fünfter, vier Wesen kommen aus dem Feuer. Sie sehen wie Menschen aus. Sechster, jedes Wesen hat vier Gesichter. Jedes Wesen hat vier Flügel. Siebter, ihre Beine sind gerade. Ihre Füße glänzen wie helles Metall. Achter, sie haben Hände wie Menschen. Die Hände sind unter den Flügeln. Neunter, ihre Flügel berühren sich. Sie gehen immer geradeaus. Zehnter, sie haben Gesichter von Menschen, Löwen, Stieren und Adlern. Elfter, ihre Flügel sind oben offen. Zwei Flügel bedecken ihren Körper. Zwölfter, sie gehen immer geradeaus. Der Geist führt sie. Dreizehnter, zwischen den Wesen brennt Feuer. Es gibt helle Blitze. Vierzehnter, die Wesen laufen sehr schnell. Sie sind wie Blitze. Fünfzehnter, ich sehe Räder auf der Erde. Neben jedem Wesen ist ein Rad. Sechzehnter, die Räder glänzen schön. Ein Rad ist in einem anderen Rad. Siebzehnter, die Räder fahren in alle Richtungen. Sie drehen sich nicht. Achtzehnter, die Räder sind sehr hoch. Sie haben überall Augen. Neunzehnter, die Räder gehen mit den Wesen mit. Zwanzigster, der Geist ist in den Rädern. Sie folgen dem Geist. 21. Wenn die Wesen stoppen, stoppen auch die Räder. 22. Über den Wesen ist eine Decke. Sie glänzt wie Kristall. 23. Unter der Decke sind ihre Flügel. Die Flügel sind ausgebreitet. 24. Die Flügel machen laute Geräusche. Es klingt wie viel Wasser. 25. Eine Stimme kommt von oben. Die Wesen stehen still. 26. Über der Decke ist ein Thron. Jemand sitzt auf dem Thron. 27. Er glänzt wie helles Metall. Er sieht aus wie Feuer. 28. Der Glanz ist wie ein Regenbogen. Hesekiel fällt auf den Boden.